Die südkoreanische Internetzeitung Minzung Isori vom 13. März hob in ihrem Leitartikel hervor, auch beim Verlassen des Blauen Hauses habe Park Geun-hye, die ihres Präsidentenamtes enthoben worden sei, keine Spur von Reue gezeigt. Man solle die Handlung der Verbrecherin, die die Gewalt und Unruhe anstifte und das verfassungsmäßige Regieren ablehne, niemals erlauben. Und am 10. März behauptete die südkoreanische Organisation Solidarität für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, die Amtsenthebung von Park Geun-hye sei kein Ende, sondern ein Beginn. Park Geun-hye, die ihres Amtes enthoben worden sei und die Verantwortlichen für falsche Staatsverwaltung und Verwachsung von Politik und Wirtschaft sollen gründlich untersucht und bestraft werden.